Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Albträume von in der Nacht leuchtenden Riesenfeldhasen, die aus der Asse ausgebrochen sind und bunt gefärbte Dioxin und andere Überraschungseier verstecken, machen mich schlaflos. Bilder von Kindern, die mit Geigerzähler in der einen und mit einem Mini-Castor in der anderen Hand Wald und Flur durchkämmen, schießen mir angesichts des Osterfestes durch den Kopf. Vorbei die Zeiten der unbeschwerten Kindheit, in denen es noch um selbstgefärbte Eier von eigenen freilaufenden Hühnern oder die von Nachbars Hof ging. In diesen Tagen vergeht einem der Appetit auf die ganzen bunten österlichen Zuckerwaren, die seit Jahresbeginn in den Supermärkten verstauben. Selbst die Halbwertszeit der Eier und Hasen aus albtraumhafter Schokolade scheint sich irgendwie verlängert zu haben. Die ganze Eierei in unserer Welt kann ein Jahr wahnsinnig machen. Vor allem, wenn da auch noch überall Plagiate versteckt sind, nach denen die Menschen nun fieberhaft suchen. Nun suche ich erst einmal den roten Faden meiner Kolumne. Bei der ganzen Eierei der letzten Wochen und Monate kann auch ich den schließlich einmal verlieren. Verzeiht mir, ich versuche mich zu erinnern. Zu einem war da das Windei von der FDP, die verlorenen goldenen Atomeier von Merkel und Mappus CDU, deren politischer Geisterzug nun mit Schallgeschwindigkeit auch ohne Stuttgart 21 auf dem Abstellgleis für Kastoren mit Altpolitikern in der Grube Deutsche Bahn verschwindet. Das geplatzte Atomei von Japan sorgt bei uns im Land nun für strahlende Bedingungen und ein üppiges grünes Wachstum in der politischen Landschaft. Die Eierschalen hinter den Ohren, die man ihnen immer gern nachsagte, haben sie allerdings schon vor langer Zeit in Wackersdorf durch Schläge von Polizisten verloren, die von CDU, CSU und FDP und AKW-Betreibern dazu beauftragt wurden. Pech gehabt, ihr Lieben. Man trifft sich eben immer zweimal im Leben. Rechtzeitig vor Ostern schickt Gaddafi seine Bevölkerung auf die Suche nach explosiven Überraschungseiern aus spanischen Streubomben. Qualität made in EU. Sozusagen als österlichen Gruß aus der westlichen demokratischen Welt und als Teil ihres Heilversprechens. Derweil verliert das Ei des Kundus an Interesse in der Welt. Bin Laden bekommt pünktlich zu der 1978. christlichen Hinrichtungsfete in Jerusalem vom afghanischen Präsidenten Karzai die Gewerbeerlaubnis zum Handel mit Eierhandgranaten. TEPCO macht das Geschäft seines Lebens mit Überraschungseiern aus der Konsumgüterabteilung vom Kernkraftwerk Fukushima. In jedem siebten Ei, da ist ein Geigerzähler bei. Ein Firmensprecher von TEPCO, befragt zu den Inhalten der anderen Eier, wollte keine weiteren Auskünfte geben. Nachdem das Mikrofon ausgeschaltet war, sagte er nur: Manche der Überraschungen werden erst Monate, Jahre oder Generationen später sichtbar. Aber Japaner zeichnen sich im Allgemeinen durch Geduld aus. Aus der Angst vor der radioaktiven Verseuchung des Meeres, so scheint es, haben die Piraten vor der somalischen Küste bis auf wenige Unwissende vorerst ihre Aktivitäten eingestellt. In Deutschland haben die Autofahrer das von den Ölmultis und Politik erfundene Öko-Tank-Windei in den Tanks der Tankstellen verfaulen lassen. Das Euro-Ei hat noch mehr Risse bekommen und ist kurz vor dem Implodieren. Das Hartz-IV-Ei nebst Sarrazin ist Geschichte und auch, dass sich Arbeit wieder lohnen soll. Ich habe aus dem letzteren meine Schlüsse gezogen und werde in Zukunft nur noch Teilzeit arbeiten gehen. Doch keine Angst, an Beschäftigung wird es mir, dank dass ich in dieser Welt lebe, nicht fehlen. Mit einem tiefgründigen Blick in die vor mir ausgebreiteten Eierschalen verbleibe ich, ohne rumzueiern, bis zur nächsten Woche. Euer Franz Zehnbier. Das war mit Zehnbier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media.